SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit angeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Elektronika, die wird äußerst spacey, stellenweise sogar ein bisschen abgedreht. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus, es ist endlich Wochenende, juhui. Und heute zu oben heisst die Sendung Sensual und Energetic. Ich präsentiere den Open Air Techno Sounds aus Stuttgart von einer Newcomerin namens Aline, den energetischen Hausklang von Dino Lenny, eine Kultfigur aus Italien und höchst experimentelle Sounds von Sebastian Muller. Ihn kennst du vielleicht noch unter dem alten Ego Songkite oder eben auch ein Minilog. Und mit dem Sebastian Muller möchte ich auch gerade anfangen. Er hat auch einen Remix gemacht, und zwar von Moby, und zwar Porcelain. Gut, jetzt kommt mir natürlich gerade das Zitat vom halben Jahr vom Guy J auf seinem Twitter-Account in den Sinn, wo sie wirklich mal so gehagelt hat mit Remixes von alten Moby-Sachen, hat Guy J doch tatsächlich gefragt, ist der Moby gestorben? Naja, es haben nicht alle ganz so witzig gefunden. Naja, ich finde es eigentlich äußerst amüsant, aber however. Also, das ist ein wirklich epischer, sehr spektakulärer Remix von Sebastian Muller von Moby und Porcelain. Schön reißig mit. Viel Spaß. We'll be right back. Aus Schweden sind ja wirklich seit Jahr und Tag so absolut on top. Und sie haben ja auch eine riesen Fanbase mit sehr prominenten Namen. James Holden vergöttert sie aber auch einen Max Cooper und eben gerade der ausführende Produzent Sebastian Moulin, wo das Ganze co-produziert und remixed hat. Ja, exzentrico par excellence, aber grandios. Thank you. Sonic Future sind das aus Brasilien, kommt allerdings auf einem holländischen Label raus und hat zwar auf Cinematic, ist ein super Label von Manual Music. Wie der Track genau heisst, das weiss ich nicht, er ist im Moment noch anteilt, er kommt aber trotzdem auf die Playlist und die findest du wie gewohnt auf srf.ch/Mentlix. Hey, ich hoffe, du hast die sonnige Woche genossen. Ich habe sogar so einen leichten Sonnenbrand. Naja. Als Bier sollte natürlich auch nicht sein. Zuhörer von mir natürlich. Jetzt kommt was ganz Spezielles. Und speziell ist es tatsächlich, und zwar von einer Indie-Pop-Band aus Amerika namens Adult Video. Die haben einen Track produziert, und zwar namens A Break. Das ist ja ziemlich nett, aber dass der Ganze auch clubmäßig ist, geht zu seinem guten Kumpel. Und das ist dann auch noch rein zufälligerweise der Moby. Der Moby hat sich nicht nehmen lassen, hat einen Remix gemacht, was ja eigentlich fast unzahlbar wäre. Gut, es sind natürlich Freunde, und da macht man das natürlich. Das hier ist der Moby Remix für Adult Video, und zwar mit A Break.

So habe ich die heutige Episode Mental X Electronic hier auf SRF Virus genannt. Und neben wirklich energetischen und abgespaceden House-Tracks, zum Beispiel von Martino Lenny und der Stuttgarterin oder Aline, präsentiere ich dann natürlich auch Open-Air-Techno-Sounds. Ja, ein Kontrastprogramm zu den immer gleichen Goa-Sounds. Es muss ja nicht zwangsläufig so sein, aber wenn man so ein bisschen die grossen Festivals, die grossen Techno-Festivals in den nächsten paar Monaten anschaut, sieht man ebenfalls so Acts wie zum Beispiel Gabriel Ananda oder Dominik Eulberg, und die stehen eben genau für den melodischen Techno-Sounds. Genau hier haben wir so ein Exemplar, und zwar vom Rodrigo Particle of God. ausprobieren, das Teil, oder? Ich hoffe, du kannst den Hype schön nicht aufdrehen, dass du es wirklich verspürst. Hier im Studio bebt es. Und das wortwörtlich. Vor gut eineinhalb Jahren hat der ungarische Produzent nämlich East Café einen riesen Clubhit gelandet. Und zwar mit One Silent Cloud Burst. Gut. Ist natürlich immer so, wenn jemand also eine erfolgreiche EP produziert, früher oder später kommen Remixes. Meistens sind sie aber dann allerdings schon sehr durchwachsen. Ganz anders bei dem, was hier jetzt im Bälde auf Heisendonk im Leben rauskommt. Ich nehme es jetzt einfach mal an, es würde irgendwie auf Manual sein. Und zwar, das sind Remixes, unter anderem gibt es von Moon, ein holländischer Produzent. Und wirklich, wirklich spektakulär, das ist der hier, der Salmon Remix. Das ist absolut eine Pflicht. Und Hintergrundinfos zu der heutigen Show mit dem Thema Sensual und Energetic, Playlisten und alles, was du brauchen kannst, ein fantastisches Partywochenende findest du auf srf.ch/mentlix. Gerade nach der Show, du weißt, du bekommst ja den Podcast und den Podcast kannst du selbstverständlich auch auf iTunes abonnieren. East Café und Silent Cloudburst. Schönes Wochenende. wo ich diese Woche ein neues Superflu-Album bekommen habe. Naja, meine Erwartungen sind nicht allzu hoch gewesen, weil Superflu ist mir stellenweise ein bisschen zu Jazz, ein bisschen zu Minimal-Techno-lastig gewesen bis dato. Und dann klicke ich mich durch die, glaube 12 oder 13 Tracks durch und plötzlich macht es, wow, da haben wir ihn. Doch hammeren hat perfekt die Shake-Track. Und zwar ist ein Superflu mit Rosa. Erinnert natürlich stellenweise ein bisschen an die Riesennummer von den Jenga Boys von Time. Aber es ist sehr, sehr, sehr gut adoptiert. Hintergrundinfos und Playlisten findest du auf sr.ch/mantrix. Das ist ein Superflu mit Rosa. Von Mars hat Dino Lenny aus Italien in den 90er Jahren seine ersten House-Hits produziert. Als Jose Amnesia hat er dann Mitte Nuller Jahre die britische Trance-Szene gerockt. Er hat ein paar riesen Hits auf dem Palfanduk in seinem Label, nämlich Vended Music, gehabt. Und als Sadleser, hat er sich auch noch genannt, hat er dann schlussendlich mit Steve Lalo Mitte Nuller Jahre geholfen für eine internationale Karriere. Jetzt meldet er sich selber wieder mal zurück mit einer Solo-EP. Und zwar zusammen mit Massio Plex und Agoria auf Sapien Music. Das ist mein Featured Act von der Woche. Ein wunderbarer Track von Dino Lenny aus Italien. Und zwar Shoot Me to the Sky. We'll be right back. gonna let me forget who we are. You're gonna get me back to the start. Over the music, time talks fast. Can't even count back to how long it lasts. Rat my contract, step stop in their tracks. Wine white like water, art falls relax. Moving like chemicals on the floor. And almost mechanical, we're after more. Stay disconnected, the same as before. Feeling affected, we will ignore. So please give me something to sleep at night. And some for later to kill the light. Then give me something to feel the same. And some chemicals to not feel shame. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Netflix Electronic hier auf SRF Virus. Ich präsentiere heute als Abend zum Beispiel sehr spacige Open-Air Techno Sounds. Da habe ich eine Newcomerin entdeckt, und zwar aus Stuttgart. Ja gut, in Stuttgart. Von da kommt natürlich das Parkett-Label von Sole, und exakt auf dem hat sie auch ihre neue EP am Start. Das ein bisschen später. Was noch kommt, ist ebenfalls aus Brasilien. Haben wir heute schon mal jemanden gehabt. Und zwar der Gabe mit Focus. Und in zwei Wochen auf Hospitalise. Kinder, Kinder, was hier im Moment passiert, ist ja unglaublich. Vor allem mit den Produktionen aus England. Und hat schon irgendwie so vor einem halben Jahr gesagt, Akumen wird auf dem Dave Siemens im Label Zelada etwas releasen. Und das kannst du als Trance bezeichnen. Da sagt man ja, relativ unmöglich, weil Akumen steht schon für einen düsteren Underground-Techno-Sound. Und tada, wo ist auf einem Dave Siemens im Zelada-Label. Das ist die neue Akumen mit Easy. Thank you. kana bema iya masende bema iya manga ndi bema iya mango bema iya makema bema iya mayo bema iya makwe bema DJ und Produzent, sein Stück Voyage. Passt natürlich perfekt. Und rausgekommen ist diese Woche auf Click Records. Ein Label inzwischen, wenn wir auch schon so zum Pflichtprogramm kommen, sprich, wenn die etwas Neues haben, unbedingt einmal reinhören. Vor allem so Interpreten wie zum Beispiel die Schweizer, der Keims, der Dinox und Beckers, oder auch der Erdi Irmak und der Cesar Uysal. Veröffentlichen dort ihre Tracks, so heisst es richtig. Die heutige Episode Mentalix Electronic habe ich Sensual und Energetic genannt. Open Air Techno Sound, energetische House Music und ziemlich abtreibendes aus Schweden. Das noch vieles, vieles mehr in weiteren eineinhalb Stunden hier auf unserem Virus. Schönes Wochenende. klassischer Kurs kommt der junge, sehr junge Elektro-Avantgardist. Ich glaube, er ist gerade mal 19 oder 20 oder so um das herum, aber er hat ein unglaubliches Talent und eine Vorliebe vor allem für deutsche Track-Titles. So hat er zum Beispiel seine letzte Scheibe, vielleicht magst du dich noch erinnern, vor ein paar Monaten Schwärmer genannt. Hier geht es sogar ein bisschen dominanter, und zwar es ist kalt auf dem Mars. Er redet zwar kein Wort Deutsch, aber das macht auch gar nicht. Musik spricht ganz für sich. Das ist von seinem neuen Album. Das ist Overlock. We'll be right back. Thank you. hoffentlich ein fabulöses Partywochenende steht uns bevor. Gut, das Pfingstwochenende ist ja immer so ein bisschen eine Sache. Die Leute können sich nicht richtig entscheiden. Also wenn sie gerade ganz hart gesottet sind, gehst du jetzt eher am Freitag, am Samstag oder am Sonntag in Ausgang. Wobei, naja, ich habe Kollegen, die machen gerade Touren, mehr oder weniger. Dementsprechend habe ich natürlich auch ein paar extra Party-Tipps rausgesucht. Sehr interessant. Und wer hätte das vor einem Jahr noch gedacht, dass ich das mal sagen würde, ist am Morgen so bei Anja Schneider von Mobile Berlin im Hive-Club. Eben, ich kann es nicht genug wiederholen. Ich bin kein grosser Fan gesehen. Aber seit sie mit dem Label sich so ein bisschen zeitgenössisch angepasst hat und plötzlich angefangen hat, wirklich sehr spacey, melodiöse Sachen machen und weg von dem ganzen Minimal Trash, finde ich sie richtig, richtig gut. Und dementsprechend legt Anja Schneider eben auch so auf. Was so schnell passiert, das erfährst du in meinen Club Selections und die bekommst du in gut 20 Minuten hier oben mir. Ich bin der Mentalix und das ist Mentalix Electronic, der Podcast zum Download. Bekommst du gerade so auf die 11 und zwar auf srf.ch/mentalix. Selbstverständlich kannst du meinen Podcast auch gratis downloaden und abonnieren auf iTunes. und gleichzeitig mein Featured Act von der Woche. Eine junge Produzentin, ein Newcomer aus Stuttgart ist das. Und ich muss eine kleine Anekdote erzählen. Mein SRF-Virus-Kollege, der Messer, hat mich heute gefragt, Mäntel, was machst du denn? Und bam, ist das Trauma wieder da gewesen. Stuttgart und Techno. Gut, aus Stuttgart kommt eines der besten Labels weltweit und das ist eben Parkett Music. Aber die Clubszene selber dort, ich habe wirklich Anfälle gekriegt. Ich bin so ein paar Mal dort gesehen, im Tunnel oder wie das Ding damals geheißen hat. Und ich habe noch nie einen Club gesehen, wo das komplette Publikum zumindest zu 90% in einem Birkenstock-Sandalen an eine Party gegangen sind. Dementsprechend kannst du dir den Groove der Party vorstellen. Nichtsdestotrotz macht er Sole mit seinem Leben wirklich riesige Geschichten und das ist eben die junge wo er im Moment unter Vertrag hat und das ist eine Co-Produktion, sind Sole zusammen mit Aline mit Neo Sensual. Das ist geil. We'll be right back. Stars Drive, ja gut. Seine aktuellen Tracks, zum Beispiel auf dem Guy Jason Ross und Found Label, die sind genau gleich. Eben absoluter Prime-Time-Sound, niemals zu melodiös. Einfach die Tracks funktionieren hervorragend, eben durch ihre sehr hypnotische Gangart. Organic Ego heisst das Teil und ist auf dem Label Bad Pony rausgekommen. So, hast du eigentlich schon Gedanken gemacht, was du das Pfingstwochenende machst? Denk. Also wenn du jetzt rausgehst, zumindest im Grossraum Zürich, kannst du einen Regentanz machen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich schon die einen oder anderen mehr oder weniger legalen Open-Air-Partys. Aber was sonst noch so passiert am Samstag und sogar noch am Sonntagsnacht, das erfährst du in einer kleinen, feinen Rubrik mit dem Namen SRF Virus Mental X Club Selection. Also morgen oben in Zürich, in der Härterei, da wird richtig gebrettert. Und zwar der Ben Clock ist wieder einmal da. Ja, Resident DJ vom Berliner Bergheim. Da kannst du dir vorstellen, was du erwarten hast. Also er ist wirklich knüppelhart, aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die diese Art von Dub-Techno mögen. Und ich finde gerade so, der Ben Clock und auch Nina Kravitz, das sind so zwei von denen Super-DJs in Sachen hartem Techno-Sound. Du kannst aber auch morgens, aber wenn du es gerne ein bisschen subtiler hast, zum Beispiel auch in Hive-Club, der ist nämlich der Lausanne, nämlich der Repeton. Der ist mal riesig bekannt worden vor etwa 10, 12 Jahren, und zwar zusammen mit dem James Holden auf seinem Label, nämlich Border Community als Lazy Fat People. Musikalisch geht der Repeton doch schon eher so in die Tech-House-Richtung. Im Nordstern morgen zu oben ist Anja Schneider. Und wenn man so ihre aktuellen Releases auf ihrem Label Mobile anschaut, muss ich einfach sagen, grandios. Also das ist wirklich so haarscharf am Trance und Progressive House durch, aber immer sehr, sehr sphärisch und wirklich sehr cool. Als Gastakt hat sie Reu mit am Start. Und jetzt am Sonntag zu oben, gut, kannst du entweder eher besinnlich angehen lassen, oder du gehst nach Basel in den Borderline Club, der ist nämlich der Umek und Gail San. Das heisst, naja, Bretter. Aber das sind wir irgendwie vom Borderline auch nicht anders gewöhnt. Das ist SRF Virus, das ist ein Mentalix Electronic, heute ganz nach dem Thema Sensual und Energetic. Das da ist das Drive mit Organic Ego. Hintergrundinfos zu der heutigen Show inklusive der Playlist und der Podcast und gratis Download findest du auf srf.ch/menschlix. Space Hemp. I'm like, Techno-Sounds von der Aline aus Stuttgart, energetische House-Sounds von Tino Lenny aus Italien und unglaublich verdrehtes Material vom Schwed, vom Sebastian Mulach. Das Ganze zusammenpackt, schön und kompakt, als sensual und energetic. Das sind 3 Stunden Mendelix Electronic hier auf SRF Virus gewesen. Und hast du erst gut eingeschaltet und eine oder andere Übertune verpasst? Kein Problem. In guter Stunde kannst du die ganze Sendung gratis downloaden. Gehst einfach auf srf.ch/Mendelix und drückst «Stört» bei den Podcasts, bei den Sendungen auf den Download-Button. Das Gleiche bekommst du natürlich dann auch auf iTunes. iTunes aufmachen, Mendelix eingeben und schon hast du mehr von in der Hosentasche unterwegs und vor einer Woche voller Sound. So, das war's gesehen von heute. Das hier ist ein Gas zum dritten Mal mit dabei. Eben die kleine, feine Simply Trance-Nummer namens Beachside Ocean. Wir hören uns am nächsten Freitag ab. Der Sydney bin ich wieder für dich hier live im Studio, wo wir anstecken, live hinter den Turntables und dich, so hoffe ich doch, durchs Wochenende zu begleiten. Und jetzt komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao.